Laut Polizeiangaben leidet ein erheblicher Teil der Bevölkerung an einer schweren Form der Nekrophobie, einer panischen Angst vor Leichen. Bei diversen Leichenfunden sei überreagiert worden, die Polizei sei sofort verständigt worden. So kann es nicht weitergehen, sagte der Bonner Polizeiinspektor Günther Washington. Nach der misslungenen Sitzblockadendemonstration der Bundesregierung vor dem Weißen Haus gab es heute ein versöhnliches Kaffeetrinken zwischen Angela Merkel und dem US-Präsidenten George W. Bush. Man beriet hauptsächlich über die Konsistenz der Schwarzwälder Kirschtorte. Wien. Nach einem Treffen der EU-Minister ist man sich einig, dass Wien tatsächlich in Österreich liegt. Nicht überraschend kam dieser Beschluss für den Bundeskanzler Österreichs. Ja, wie er heißt, wissen wir nicht. Der Sport. Hans Meiser wurde heute offiziell vom Internationalen Sportverband ISV für unsportlich erklärt. Hans Meiser dazu: Das wurde aber auch Zeit. Radsport. Jan Ullrich feiert sein Comeback beim Team des neuen deutschen Pharmakonzerns DOPE. Das Team liegt im internationalen Vergleich weit vorn. Und nun das Wetter mit Gondre. Es ist kalt. Sehr kalt. Und es wird kalt bleiben. Und der Himmel ist sehr, sehr stinkfotzig. Es wird regnen. Oder auch nicht. Das sehen wir dann. Und tschüss. Vielen Dank, Gondre. Und jetzt die Börsennachrichten mit Gondre. Warte mal hier. Ah, jetzt ist gut, jetzt. Der DAX fällt wie ein Stein, den man irgendwo von oben runterwirft. Die Telekom-Aktie jedoch steigt an wie ein Heißluftballon im lauen Abendwind. Unglaublich, aber wahr. Ansonsten ist alles toll. Vielen Dank an Gondre aus Frankfurt. Wir melden uns wieder bei den Nachrichten am Abend oder später.